Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Unsere Filmkritiker sind zurzeit in Venedig bei den Filmfestspielen, doch sie haben parallel dazu auch die neuen Filme auf dem Schirm, die jetzt in die deutschen Kinos kommen. Zwei neue Filme wollen wir jetzt vorstellen. Und aus dem Palazzo del Cinema in Venedig ist jetzt Anke Lewicke zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Lewicke. Guten Abend. Als ersten Film werden Sie uns Menasche von Joshua Z. Weinstein vorstellen. Dieser Film spielt im jüdisch-orthodoxen Milieu in Brooklyn, also an einem Ort, den das Kino ja nicht allzu häufig betritt. Wie nähert sich denn der Regisseur diesem Schauplatz? Ja, dieses jüdisch-orthodoxe Viertel ist ja eigentlich ein undurchdringlicher Ort. Also wer da mal durchgelaufen ist, der weiß ja, dass man gar nicht so wahrgenommen wird, dass man da einen Alltag erlebt, den man nicht versteht, weil er in einem ganz anderen Takt schlägt. Und es gibt dann ja auch eigene Buslinien nach Manhattan, die wir gar nicht benutzen dürfen. Und zu Beginn sehen wir so eine Straßenszene. Man sieht die Männer mit den schwarzen Hüten, den langen Bärten und den Schläfchenlocken. Und plötzlich folgt die Kamera eben einen dieser Männer, das ist der Titelheld Menasche, und der kommt wie immer zu spät bei seinem Job im Supermarkt und überhaupt stimmt so einiges in seinem Leben nicht mehr. Seine Frau ist verstorben. Das war ohnehin eine arrangierte Ehe, die nicht so glücklich war. Aber er lehnt andere Frauen ab, aber er muss eigentlich wieder neu heiraten, weil nur so kann er seinen 10-jährigen Sohn behalten, weil es geht nicht, dass ein Mann alleine einen Sohn erzieht. Und das ist so einfach sehr schön erzählt. Das ist einerseits sehr komisch und andererseits aber auch ganz bewegend, wie dieser Menasche um seinen Sohn kämpft. Und was diesen Film so hervorsticht, ist ganz einfach, dass der Regisseur mit diesem Laiendarsteller Menasche, der sich selbst spielt, das Drehbuch entwickelt hat. Also da kommt sozusagen inszenierte Realität auf die Leinwand. Und natürlich bringen diese Originalschauplätze auch nochmal eine Wirklichkeit mit ins Kino. Da ist man dann auf einmal in Räumen, die eigentlich sonst nur Männer betreten dürfen. Oder man nimmt an religiösen Ritualen bei, die man gar nicht versteht, aber wo man mitbekommt, die machen die eben jeden Tag Vater und Sohn zusammen. Also auch verschiedene Tonfälle gewissermaßen. Ist das nicht immer eine Gratwanderung, auch das so darzustellen? Ja, das bekommt der Film aber mit so einer schönen Leichtigkeit hin. Und zwar entwickelt er Drama und Komik so aus sehr präzise beobachteten Details des jüdisch-orthodoxen Lebens. Und man könnte Menasche als eine orthodoxe Variante von diversen Woody Allen-Figuren bezeichnen und als eine unorthodoxe Ausgabe des Hiobs. Also er hat wie Woody Allen-Figuren so seine ganz eigene Lebensweisheiten, zieht aber gleichzeitig immer wieder das Unglück an, weil er zu spät kommt, weil wenn dann Eis mit seinem Sohn ist, läuft ihm alles runter. Der Sohn fragt ihn dann, wo hast du denn deine Löckchen, weil er die versehentlich immer hinter dem Hut versteckt. Und es ist einfach unheimlich schön mit anzusehen, wie die gemeinsam versuchen, Vater und Sohn die Regeln einzuhalten. Dann werden gewisse Knödel gekocht, die natürlich trotzdem verbringen. Also man kommt richtig rein in einen Alltag. Und das Schöne ist aber, die Kamera bleibt die ganze Zeit diskret. Und deshalb kann sich das Leben vor dieser Kamera erst richtig entfalten. Menasche von Joshua Z. Weinstein. Auch der zweite Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, der nimmt den Zuschauer mit an einen Ort, den es so nicht mehr gibt, nämlich Palmyra. Bevor der IS diese antike Stadt zerstört hat, hat Hans Putnis dort gedreht. Und diese Bilder hat er nun zu einem Essay-Film montiert. Was lernen wir denn durch diesen Film kennen? Ja, es ist ganz interessant. Also ihn hat jetzt gar nicht so sehr die antike Stätte interessiert, sondern die Menschen, die dort vom Tourismus leben. Also er zeigt, wie die Europäer diesen Ort quasi in Anführungsstrichen zur Kunstkolonie gemacht haben. Und die ganzen arabischen Bewohner, die sind dann nur noch Souvenirhändler. Also die führen dann die Touristen einfach eben an Kamelen herum. Und er zeigt auch, wie diese Restaurierung etwa des antiken Theaters dann von Assad-Regime genommen wurden, um eben sich als Kulturnation zu feiern. Also es ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und man bekommt mit, es wird in Kultur investiert, aber die Politik, die darum eigentlich stattfindet, die hat man eigentlich aus den Augen verloren. Also neben diesem antiken Ort war auch immer eines der Foltergefängnisse von Assad. Und das erfährt man alles über diesen Film. Also es ist einfach das Dokument einer unglaublichen Zerstörung und gleichzeitig werden aber auch ganz viele andere Fragen aufgeworfen. dieser Essayfilm von Hans Putnis über die Stadt Palmyra. Zwei neue Filme, die jetzt in den deutschen Kinos anlaufen. Sie sind, Frau Lewecke, in Venedig und deshalb doch auch noch eine Frage zum Festival. Gibt es denn Filme im Programm der diesjährigen Biennale, die sich mit den Konflikten in Syrien ganz konkret auseinandersetzen? Ja, es gibt einen, der mir doch sehr imponiert hat, und der Film ist ein Dokumentarfilm, auch ein essayistischer Film, auch ein sehr persönliches Dokument, Still Recording. Und zwar ist das eine Gemeinschaftsarbeit von mehreren jungen syrischen Männern, die mittlerweile im Libanon leben. Und der Film ist aus verschiedenen Workshops entstanden. Also sie lernen Filme machen, und eine der wichtigen Grundlagen sind die ganzen Handyfotos, die sie während des Krieges noch in Syrien gemacht haben. Und durch diesen Workshop lernen sie nicht nur technisch diese Bilder zu verarbeiten, sondern auch im therapeutischen Sinne. Und sie drehen eben auch im Libanon noch weiter, wie es ihnen jetzt ergeht, von ihrer Sehnsucht. Und dadurch eignen sie sich im gewissen Sinne auch ihre Geschichte an und setzen sich mit ihrer Biografie auseinander. Soweit Anke Lewecke, vielen Dank. Und neben Ihnen, Frau Lewecke, im Palazzo del Cinema sitzt nun Patrick Welinski. Auch ihn möchte ich begrüßen. Guten Abend, Herr Welinski. Guten Abend. Wir wollen über Steve Bannon nun sprechen, der ehemalige Chefstratege von Donald Trump, der Anführer der amerikanischen All-Right-Bewegung. Er hatte nämlich einen Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig. Er steht im Zentrum eines Dokumentarfilms American Dharma des Oscar-Gewinners Errol Morris. Bannon hat die Premiere als Privatperson ganz offensichtlich besucht, war also auch nicht Teil des offiziellen Filmteams. Und auf der Pressekonferenz hat sich dazu der Regisseur Morris folgendermaßen geäußert. I believe he wasn't invited, but if he showed up here, would I be surprised? Not really. He might be standing directly behind you. I'm sure he is. Bannon sei also nicht vom Festival eingeladen worden, aber wenn er plötzlich hinter uns stehen würde, dann würde es ihn, Morris, nicht wundern. Bei der Premiere am Nachmittag, gab es denn durch den Besuch von Bannon irgendwelche Probleme, irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, gar nicht. Letztendlich war das ein importierter Skandal oder ein importierter Wirbel aus Amerika, weil dort hat das Magazin der New Yorker, die Bannon eingeladen haben zu einer Podiumssitzung, haben ihn wieder ausgeladen auf Druck von unterschiedlichen Seiten. Und jetzt war er nun hier und dann hieß es, hier muss es ja auch zum Skandal kommen, aber muss es ja gar nicht. Er hat diese Premiere besucht, dieser Film wurde als Special Screening gezeigt, das heißt, es gab keinen offiziellen roten Teppich, das heißt auch keine große Kameraöffentlichkeit. Das wurde hier alles schön sachte gemacht. Auf der Pressekonferenz aber war das natürlich ein Thema, aber ein großer Wirbel oder ein Skandal oder Demonstrationen, die hat es hier nicht gegeben. Dharma, das ist ja ein Begriff aus asiatischen Religionen, ein Begriff, der sittliches und ehrenvolles Verhalten auch einfordert. Verkörpert denn Bannon im Film von Errol Morris dieses Dharma in irgendeiner Weise? Ja, er wünscht es sich jedenfalls. Dieser Film ist wirklich ein Zwiegespräch zwischen den beiden. Morris sitzt ihm gegenüber in so einer selbstgebauten Halle, erinnert so ein bisschen ja, an so eine Halle, wo früher mal Flugpiloten sich zusammengerottet haben, bevor sie ihre Einsätze geflogen sind. Und Errol Morris befragt ihn. Warum bist du zu Breitbart gekommen? Wie hast du damals Trump zur Präsidentschaft verholfen? Warum willst du die UN und NATO abschaffen? Was soll stattdessen kommen? Und Bannon antwortet sehr lange. Manchmal weiß man, dass man einen Menschen dabei zusieht, der sich selber gerne reden hört. Dazu sieht man auch ganz viele Clips. Das alles ist ein bisschen auch mit so einer einen Ticken kitschigen Musik unterlegt, aber man hört diesem Menschen ja dann doch gerne zu, wie er darüber spricht, wie er Trump zur Präsidentschaft verholfen hat. Und als die Frage fällt, wie hätte man das denn verhindern können, dann ist seine trockene Antwort, ja, man hätte Bernie Sanders aufstellen sollen, weil gegen den hatte ich gar keinen Plan. Also man erfährt dann auch ganz viel, was man vielleicht jetzt in der Form noch nicht wusste, was man vielleicht geahnt hat, aber man muss sich schon darauf einlassen, einem Populisten wie Bannon auch lange ausführlich zuzuhören. So wie Sie das beschreiben, hat Bannon also wirklich viel Platz bekommen, eine richtige Plattform bekommen. Hat er sich da also auch entsprechend ausgebreitet? Ja, das hat er. Er nutzt das. Er weiß ja, wie die Medien funktionieren. Und das war auch ein großer Vorwurf in der Pressekonferenz an Errol Morris, dass er eben einem derartigen Populisten, der für so viel Unheil gesorgt hat, zumindest in der amerikanischen Gesellschaft, auch so viel Platz bietet. Aber ich finde, Errol Morris hat das relativ clever gekontert, denn er sagte... Just simply affording him an opportunity for more public exposure, not good. Trying to explore the nature of what he calls national populism, what it means, what it means for the world, what it means for my country, I think is absolutely essential. Also, nicht Steve Bannon eine Bühne bieten, das wollte er nicht, sondern die Natur und sein Denken und seine Ideologie bloßstellen oder zumindest sich erklären lassen, hinhören, verstehen, was es bedeutet oder wie es dazu gekommen ist. Und das macht er in der Tat am stärksten allerdings in den Momenten, in denen er Bannon widerspricht, indem er sagt, ich habe Angst vor euch, was habt ihr vor? Und Bannon muss dann auch antworten, nämlich auf die Frage, wenn du schon die NATO abschaffen willst, was soll es denn stattdessen geben oder statt der UN? Und da hat er keine Antworten. Und dann überführt er sich selber, aber natürlich aus sich selbst heraus. Das ist ja manchmal auch anstrengend zuzuhören, aber dennoch ist das interessant, wie Bannon letztendlich ein Mensch ist, der sehr genau weiß, wie die politische Macht funktioniert und vor allem, wie er die Medien spielen kann. Und er spielt sie, er ist vielleicht der beste mediale Strippenzieher, den wir uns vorstellen können, macht das natürlich unter seinem ideologischen Vorzeichen. Aber diese Taktiken, die löst der Film so ein bisschen auf und man kann so ein bisschen in dieses Textbuch von Steve Bannon reingucken und wie er in den letzten Jahren eben funktioniert hat. Aber erfährt man denn dann wirklich auch irgendwas Neues über Bannon und sein rechtes, radikales Denken? Nein, gar nicht. Und ich finde, der Film ist da auch jetzt nicht journalistisch gedacht, weil man hätte natürlich über die Verwicklung von Russland noch nachfragen können oder was er jetzt in Europa machen will, wo er die ganzen rechten Gruppen zusammenführen möchte. Das erfahren wir nicht, aber wir erfahren auch so ein bisschen Steve Bannon, den ehemaligen Hollywood-Produzenten und Regisseur, denn er hat Errol Morris seine Lieblingsfilme mitgebracht. Und über die Auswahl von Filmen kann man ja auch schon so einen gewissen Blick in den Charakter einer Figur oder eines Menschen riskieren. Und das sind dann auch so harte Männerfilme, Die Brücke am Quiet zum Beispiel oder The Searchers von John Ford, und er sieht sich dann als John Wayne, der so ein sehr ehrenhaftes Grundverständnis hat, Amerika, der starken Väter, das schwingt da alles mit und man weiß natürlich dann, woher Bannon kommt, woher seine ganzen Gedanken auch stammen und was er alles benutzt, um sich quasi zu etablieren als so ein zweiter John Wayne, der dann davonzieht und seine nächste Mission macht. Dass es alles nicht gut ist, das stimmt, und dass es auch irgendwie furchtbar ist, was er in Amerika letztendlich damit erzeugt hat, das auch. Aber wir werden es nie verstehen, wenn wir letztendlich nicht auch ihm irgendwie zuhören, und ich glaube, Errol Morris hat das letztendlich mit seinem Film American Dharma erreicht. Dieser Dokumentarfilm American Dharma von Errol Morris mit Steve Bannon im Zentrum. Heute die Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig. Danke, Patrick Wilinski.